Good morning, my dear friend. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Shall we continue talking about root and fruit? Sollen wir weitermachen mit Frucht und Wurzel? So the root number three that produces a very terrible fruit. Also die dritte Wurzel, die eine sehr schlimme Frucht hervorbringt. Is the root that is called people. Yeah. Ist die Wurzel, die sich Menschen nennt. People are bad. Rude, but I like people. Was, Reinhard? Menschen sind eine schlechte Wurzel, aber ich liebe Menschen. No, we have to love people. Nein, wir müssen Menschen lieben. But we are not talking about loving. We are talking about putting your roots into a certain place. Aber wir reden nicht übers Lieben, sondern darüber, eure Wurzel an einen bestimmten Ort zu platzieren. The root into certain place, what that means? Erinnert ihr euch, was es bedeutet, die Wurzel an einem bestimmten Ort einzugraben? Means that you put your trust, your confidence, your expectation in something. Es bedeutet, dass ihr euer Vertrauen, eure Zuversicht, eure Erwartungen etwas legt. Where you get your nutrition, your energy, your strength from. Wo ihr eure Nahrung, eure Energie und eure Kraft herbekommt. So what happens if you make people your root? Aber was passiert, wenn Menschen eure Wurzeln sind? There will be growing a fruit that's nasty. Da wird eine Frucht wachsen, die eklig ist. The fruit is called disappointment. Und diese Frucht nennt sich Enttäuschung. Do you know there is a Bible verse that I remember I was a teenager when this scripture gripped my heart. Es gibt einen Bibelvers und ich erinnere mich, ich war ein Teenager, als diese Schriftstelle mein Herz berührte. I've meditated on the scripture literally since I was a teenager. It's in Jeremiah 17. Und ich habe über dieser Schriftstelle regelmäßig meditiert seit damals. And this talks exactly what's going to happen when you put your root into people. Und da geht es genau darum, was passiert, wenn ihr eure Wurzeln in Menschen legt. Look, it starts with these sobering words. Thus says the Lord. Schau, es beginnt mit den souveränen Worten. So spricht der Herr. So this is not just a good idea or a Bible verse. It's God Himself speaking. Also das ist nicht nur eine gute Idee oder ein Bibelvers. Es ist Gott selbst, der zu uns spricht. Was sagt er? Cursed is the man who trusts in man. Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut. Flesh his strength. Und Fleisch zu seinem Arm. That's exactly what we do with our roots. Das ist genau das, was wir mit unseren Wurzeln machen. We put our roots into certain things and that's where we get our strength from, our energy, our nutrition. Wir legen unsere Wurzeln auf gewisse Dinge und davon bekommen wir unsere Kraft, unsere Energie und unsere Nahrung. Many people misunderstand what the Bible means by trusting. Viele Menschen missverstehen, was die Bibel mit Vertrauen meint. It doesn't mean that I don't trust people. Es bedeutet gar nicht, dass ich keinem Menschen traue. Ich vertraue Daniel. Trust Vinicius. Ich vertraue Vinicius. Ich vertraue meiner Frau. Look, it explains exactly what that means, trust here in this context. Aber schaut, es erklärt genau, was Vertrauen in diesem Kontext bedeutet. He makes flesh his strength. Er nimmt seine Kraft aus dem Fleisch. So here is what people do. Also Menschen machen Folgendes. Man, if I could be connected to Reinhard. Wenn ich nur mit Reinhard Verbindung aufnehmen könnte. It would be so powerfully changed. Dann würde sich mein Leben so kraftvoll verändern. I could work for him. Ich wünschte, ich könnte für ihn arbeiten. Man, if I would be close with him every day, I would have a great life. Mann, wenn ich mit ihm nahe sein könnte jeden Tag, dann würde ich ein großartiges Leben haben. Connected to this and that person, and I know I would have a victory. Mann, ich werde einfach versuchen, mit dieser oder jener Person verbunden zu sein, dann werde ich sicher einen Sieg erleben. If this is your attitude, da wenn das deine Haltung ist, you're gonna have a terrible fruit is called disappointment. Dann wirst du eine schlimme Frucht ernten, die sich Enttäuschung nennt. I told you, I understood this when I was a teenager. Und ich habe es euch bereits gesagt, ich habe das verstanden, als ich ein Teenager war. Surrounded by people. Ich war von Menschen umgeben, who were always pursuing the great men of God. Die immer die großen Männer Gottes verfolgen. And they invited me many times. Und sie haben mich sehr oft eingeladen. I had opportunity to spend a whole day hanging out with Benny Hinn. Ich hatte die Möglichkeit, einen ganzen Tag mit Benny Hinn zu verbringen. I said, no. Aber ich sagte nein. I had opportunity to have my hands laid on me by Frank Houston, who is the father of Brian Houston, an incredible man of God. Ich hatte die Möglichkeit, dass Frank Houston mir die Hände auflegte, der Vater von Brian Houston ist, ein unglaublicher Mann Gottes. You know, he's the founder of Hillsong. Er ist der Gründer von Hillsong. I always said no. Und ich habe immer nein gesagt. Entire life I've never pursued men. Mein ganzes Leben lang bin ich niemals Menschen nachgefolgt. Connected to anybody in this world so that I can get my strength, my confidence, my future and my victory from. Und ich habe niemals versucht, mich mit irgendjemandem in dieser Welt in Verbindung zu bringen, um meine Stärke, Kraft oder mein Vertrauen, um meine Zukunft rauszuziehen. There will be no other fruit but disappointment. Also was passiert dann, wenn du deine Wurzeln in Menschen legst, wird nichts anderes als Enttäuschung hervorkommen. The greatest man of God in the world at the end of the day is just a man. Weil auch der größte Mann Gottes auf dieser Welt am Ende des Tages nur ein Mensch ist. So what fruit do you want to have? Also welche Frucht möchtest du? You love to have disappointment? Würdest du gerne Enttäuschung erleben? Or just keep putting your roots in men. Dann musst du einfach deine Wurzel in Menschen legen. This is so important that I will talk a little bit more about it tomorrow. Das ist so wichtig, dass ich morgen noch etwas mehr darüber sprechen möchte. Wir sehen uns morgen.